So wurden die Afrikaner für gläubige Christen zu einer Ressource, mit der sich Geld verdienen ließ. Die Geschichte von Gottes Kindern, die alle eine unsterbliche Seele und damit einen metaphysischen Wert hätten, wurde ergänzt oder besser übertrumpft von der Geschichte, dass die Versklavung für die Afrikanerinnen so etwas wie eine Wohltat sei. Die christlichen Europäer konnten sich mit diesem narrativen Trick zu Helden der Geschichte machen. Der Soziologe Aladin El Mafalani fasst es in Wozu Rassismus wie folgt zusammen. Man brauchte Legitimation und man erfand Legitimation. Durch die Erfindung der Menschenrassen und die Entwicklung einer pseudowissenschaftlichen Rassenlehre konnten die Gegenwart und die Geschichte erklärt und gerechtfertigt werden. Mit rassistischem Wissen konnte man mit bestem Gewissen ausbeuten und unterdrücken. Man nahm nicht, man gab. Die Ökonomie der Narrative, wie jeder entfesselte Markt eher von der Nachfrage als vom Angebot bestimmt, führte wie so oft dazu, dass nicht die wahren Geschichten wie die von Ibn Battuta weitererzählt wurden, sondern die, welche für ihre Händler lukrativer waren. Nun gab es schon lange vorher Sklaverei und damit ein Konzept unterschiedlicher Rassen. Fußnote. Im Englischen gibt es den präziseren Begriff Race, welcher die sozialpolitische Konstruiertheit der Hautfarben konnotiert. Wir nutzen bei der Beschreibung kolonialistischer Geschichte bewusst die Übersetzung von Race mit Rasse in Anführungsstrichen und nicht etwa mit Hautfarbe, um eben die mehrdimensionale Fiktionalität der Rasse auch semantisch zu verdeutlichen. Ende der Fußnote. In der Antike bei den Griechen und Römern gab es Sklaven, allerdings keine Rassen. Zwar wurden unterschiedliche Hautfarben wahrgenommen, aber keine Zuschreibungen aufgrund dieser Hautfarben getätigt. Die Ägypter oder Äthiopier waren aus Sicht der Griechen Menschen wie sie selbst und unterschieden sich von ihnen allein aufgrund ihres Lebensraums, ihrer Kunst oder Kultur. Das bedeutete allerdings nicht, dass in der griechischen Gesellschaft alle Menschen gleichwertig waren. Wie wir wissen, hatten Griechen einerseits Sklaven aller Hautfarben, andererseits galten beispielsweise im Vergleich zu den eigenen kulturellen Maßstäben die Stämme aus dem Norden als ein Haufen unzivilisierter Barbaren. Die Wertigkeit eines Menschen bemaß sich an der Herkunft, nicht am Aussehen. Aristoteles entwickelte eine menschliche Hierarchie basierend auf der Klimatheorie, wonach das mediterrane Klima zu zivilisierten Völkern rund ums Mittelmeer geführt habe, während extreme Kälte im Norden oder trockene Hitze im Süden nur Barbaren hervorgebracht hätten. Für die Griechen gab es keinen Zusammenhang zwischen Phänotypen und Sklaverei. Ausschlaggebend war allein der gesellschaftliche Stand. Osteuropäische und damit durchaus auch hellhäutige Menschen wurden so lange versklavt, dass das Wort für Sklave sich von Slave ableitet.